Magali Noel war das. Sie bat gerade ihren geliebten Johnny, ihr weh zu tun. Der Song erschien Ende der 50er Jahre auf Platte, als auch in Frankreich Elvis Presley, Bill Haley und Co. ihre ersten Hits gehabt hatten. Über Magali Noel weiß ich leider nichts, nur, dass auf ihrer 10-Inch-LP damals auch Nummern wie Rock Around the Clock waren. Fais ma moi, Johnny war keine Coverversion, sondern eine Co-Komposition von Boris Vian Text und Alain Goraguet Musik. Boris Vian war mir bis dato nur als Autor von recht drastischer Lyrik und Prosa bekannt. Er mochte Jazz und das traditionelle französische Chanson. Rock'n'Roll bedeutete ihm nicht viel, aber etliche frühe französische Rock'n'Roll-Songs wurden von ihm geschrieben. Zum Beispiel Rock'n'Roll Mops oder Wat te cuire un œuf, man, zu Deutsch Koch dir doch ein Ei, Mann. Vermutlich hatte Vian eher parodistische Anliegen bei diesen Nummern. Ende 1956 schrieb er sie für Henri Salvador alias Henri Cordin. Die Musik dazu kam damals von einem jungen Michel Legrand. In den Jahren 1957-58 folgten dann etliche andere Vian-Rocker für Pebrock et ses Rocking Boys, für Les Rock Feller oder für Moustache et ses Moustachus. Ich habe bisher leider keiner dieser Aufnahmen gefunden, nur eben Magali Noels Fais ma moi, Johnny. Hier sind andere Gedanken über die Liebe, c'est à l'amour auquel je pense.